träume dir den Traum vom Glück. Ganz leistest du mich nun und küsst mir heiß die Augen zu. Die Dinge, die so wunderbar beginnen, kann man nicht so leicht entgehen. Ja, da gibt es keinen drinnen, ja, da gibt es kein Widerstehen. Ganz leicht.